dog in the hall is telling me to clean. Instead, I am staying up all night, waiting for the meaning of why you went away. Left the other day, left me in this town with only this cold heart of mine. Cold heart in the light, cold heart in this cold town of mine, cold heart in the light, cold heart in this cold town of mine. Town of mine. Oh yeah, this Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben waren Solanda, ein schwedisches Folk-Pop-Duo, welches mit Monochromatic Memories gerade eben ihre dritte Platte veröffentlichen. Die beiden bestehen aus Sänger und Gitarristen Fredrik Karlsson und dann der am Cello, die Cello spielende Anja Linna. Die machen hier Musik auf ihrem dritten Album, welche etwas austauschbar klingt und manchmal etwas zu beliebig. Ich wünsche mir, sie würden manchmal etwas mehr Abtempo-Nummern dabei haben und etwas mehr, sag ich mal, es krachen lassen. Dann würde man vielleicht auch öfters mal hinhören bei diesem Album hier. Alle Songs relativ ähnlich aufgebaut, relativ ähnlich vom Sound her. Der Track gerade eben hieß Black Rock und vorherige Solander-Alben waren irgendwie doch dann ein Tick spannender. Ihr hört in der letzten Stunde hier beim Sunday Service noch Musik von Andrea Schröder, die mit Where the Wild Oceans eine tolle Platte veröffentlicht hat. Dann ist Samantha Crane dabei mit ihrem Debütalbum Kid Face, auch sehr spannend. Es gibt Neues von den Supreme Cuts, die machen R&B mit moderner Elektronik vermischt. Es gibt was von Family Fodder, einer Band aus den 80ern. Und dann noch Neues aus dem Hause Antikin mit dem Young Fathers Indie-Hip-Hop par excellence. Aber erstmal hier Neues von Maximo Park. A random phrase is as good as any. You said you want to leave, but I saw you standing there. I looked for a reprieve, but then you just switched your head. You live in a modern building I like to visit. Men wrestle on the pavement outside. A random phrase is as good as any. You said you'd get you caught, but I saw you standing there. Your hands were in your pockets, how can you call this fair? How can you call this fair? A touching rendition. I heard you singing in the kitchen, but have you heard my superstition? I don't know your motives yet. And though we just met, now I'm as far away as I can get. I struggle to define it. Das waren Maximo Park mit ihrem Track My Bloody Mind vom neuesten Album Too Much Information. Eine kleine Kritik an unser Informationszeitalter sei ihnen gegönnt. Die neue Platte ist so eine Mischung aus relativ ruhigen Songs, die man von Maximo Park nicht kennt und die auch irgendwie nicht wirklich spannend sind. Und dann, wie man gerade eben bei dem Track hörte, so ein bisschen was Lauteres, Rebellischeres vom Sound her. Schon fast an die, ich sag mal, nicht ganz an die alten Zeit, aber schon so ein bisschen an ältere Sounds anlehnend, wo die Band dann wirklich mal ein bisschen aus sich rauskommt. Maximo Park fing an 2005 mit ihrem Debütalbum A Certain Trigger. Ganz, ganz großer Wurf damals. Eines der Alben des Jahres. Man fragte sich, warum hat die Band nicht da weitergemacht. Danach wurde sie kommerzieller, vom Sound her einheitlicher, also austauschbar mit anderen Bands und irgendwie auch nicht mehr so spannend vom Songwriting her, obwohl sich in der Band nichts getan hat. Gleiches Line-up. Aber trotzdem irgendwie hat sich da dann der Wurm eingeschlichen. Neue Platte, ja, ist schon ganz gut geworden. Aufgenommen nachdem sie ihr letztes Werk The National Health 2012 veröffentlicht hatten, bei ihren befreundeten Jungs David und Peter Brewis, die man kennt als Brüderpaar hinter Field Music. In deren Studio in Sunderland wollten sie erstmal nur eine EP aufnehmen und dachten, EP ist ja nicht so gleich ein Album, also gehen wir etwas lockerer ran. Und da sind schon die ersten Tracks entstanden vom neuesten Album Too Much Information und auch davon noch einen hinterher. I Recognize the Light, Maximo Park. South America via dead man's words, undercover priests and barren parks. I visit through a different man's images, exercising in his underwear, laminating the past, laminating the past. I've never been to Mexico City, but I recognize the light. I've never been to Santiago, its history keeps me up at night. Kiosks in an urban sprawl, but moved to the crawl. I once took a European night train, but now I'm waiting for something to enter the frame. Enter the frame. Enter the frame. Never been to Mexico City, but I recognize the light. I've never been to Santiago. Its history keeps me up at night. It keeps me up at night. It keeps me up at night. It keeps me up at night. It keeps me up at night. I've never been to Mexico City, but I recognize the light. I've never been to Santiago. It keeps me up at night. Up at night. Up at night. Up at night. I recognize the light. Maximo Park hier fast wieder zu alten Sphären hinaufragend. Die Band um Paul Smith aus Newcastle, der Track vom neuesten Album. Too Much Information, teilweise dann auch wirklich sehr seichte Songs und dann wieder abwechslungsreich, was wir gerade eben hörten. Da machen sie wieder richtig viel Spaß, die alten Haudegen aus Nordengland. Chris Eggman ist ein Künstler, den man vor allen Dingen von seiner Band den Walkabouts kennt und von diversen anderen Projekten, die er mit Chris Brown und weiß nicht, wie vielen Leuten sonst noch irgendwie macht. Aber er ist auch Solokünstler, hat im letzten Jahr mit dem Album, oh Gott, wie hieß es hier, Harney County eine Platte veröffentlicht, die ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das ist auch mal ein Track hinterher. Chris Eggman mit dem Sound of No Return. Says come again, but I will not. Every stop's a question, a question. question mark. Racing right through French Glen and then through Kingdom Come, following the fence line, shadowing the sun. I won't pull off till I understand what I already know. I'm open late in Christmas, I drive beyond the sleep. Wolves in the rear view, that's where the road gets steep. Picture perfect postcard, but it don't say a thing. And if I keep on driving, then I don't hear them scream. I won't pull off till I understand what I already know. Of the ancients, flag me to the side, but my head leans forward and my gut says drive. An attitude of gratitude, the one thing I don't got. Every stop's a question mark, it's best that I don't stop. Won't pull off till I understand what I already know. I am what I feel, I am what I long for many moons ago. Sound of No Return, ein Track von Chris Eggman vom Album Harney County, der Kopf von den Walkabouts, mit denen er auch schon seit 84 Musik macht und auch noch sonst bei Chris and Carla dabei oder bei Dirt Music und diversen anderen Projekten. Er ist auch Produzent und hat unter anderem das Album von Andrea Schröder aufgenommen, das neueste, Where the Wild Oceans End heißt dieses. Und davon kam schon mal den Track Ghost of Berlin hier vor 2 Wochen zu hören, als schon mal vorausgekoppelte Single. Jetzt mehr Tracks vom Album und los geht's mit einer großartigen Coverversion. Helden, hier kommt Andrea Schröder. reißen die Luft. Doch wir küssen, als ob nichts geschieht. Und die schauen viel auf ihre Seite. Oh, wir können sie schlagen für alle Zeiten. Dann sind wir Helden. Nur diesen Tag. Dann sind wir Helden. Dann sind wir Helden. Dann sind wir Helden. Nur diesen Tag. Dann sind wir Helden. Der Song irgendwann geschrieben, Ende der 70er Jahre, natürlich aus der Feder von David Bowie und Brian Eno. Hier in der Coverversion von Andrea Schröder von ihrem Album Where the Wild Oceans End. Das zweite Werk der Berlinerin, 2012, vor knapp anderthalb Jahren erschien mit Blackbird ihr Debütalbum, auch das schon von Chris Eggman produziert, auch das von der Kritik und vom Publikum gleichermaßen euphorisch gefeiert und ich glaube auch das neueste Werk, Where the Wild Oceans End, wird ihm nichts nachstehen. Es klingt schon ein Tick anders als das Debütalbum. Das Ganze wurde aufgenommen irgendwo in Norwegen, glaube ich, in so einem Studio und die Songs schreibt Andrea Schröder zusammen mit ihrem Gitarristen und Songwriter-Partner Jasper Lehmkuhl, der ist Däne und ansonsten auch eine komplette Band dabei gewesen im Studio und die haben ihre Sache wirklich richtig gut gemacht. Musikalisch irgendwie, als wenn Hope Sandoval von Mercy Star Amerikaner Musik machen würde. So die Kreuzung ungefähr ist das. Sehr schwermütig, aber trotzdem auch sehr, sehr gut gemacht, das Ganze. Hier nochmal ein Track von ihr, Fireland, Andrea Schröder. Follow you through. through the dead of night. I search for stars in your eyes, but they won't return. You just crash and burn. You slowly die. Großer Songwriter-Stern geht hier auf. Andrea Schröder aus Berlin, gerade mit Fireland, der Track von ihrem zweiten Album Where the Wild Oceans End. Ich habe das Gefühl, die Frau hat eine ganz, ganz großartige Karriere noch vor sich. Eine weitere Frau, auf die man achten sollte, ist Samantha Crane. Die ist gerade mal 26, kommt aus Oklahoma und veröffentlicht heute mit Kid Face. Ihr, weiß gar nicht, Debütalbum, zumindest für mich ist es das Debüt. Ich habe von ihr noch nichts vorher gehört, außer diesen einen Track hier. Der ist schon ganz großartig. For the Minor. Stepping down. Is it overcast and gray? Even with a bit of searching, are the threads about to fray? Did you get used to Das war Samantha Crane mit dem Track For the Miner. Das Ganze vom Album Kid Face. Warum dieser Titel? Kid Face einfach, weil sie, obwohl sie damals schon 20 war, immer noch so ein Gesicht hatte wie so ein kleines Mädchen, wie so eine 16-Jährige. Daher dieser Albumtitel. Zwischen ist sie ein Tick älter geworden. Samantha Crane aus Shawnee in Oklahoma. Sie ist selbst Choctaw-Indianerin und ihre musikalische Früherziehung erlebte sie bei dem Besuch von sogenannten Powwows, Treffen von nordamerikanischen Indianern, um gemeinsam zu tanzen, zu singen, um die indianische, nordamerikanische Kultur aufzunehmen. Und dann gab es natürlich noch die Plattensammlung ihres Vaters, spätere Einflüsse, Musik von Bob Dylan, Neil Young, Woody Guthrie, natürlich auch ein großer Sohn von Oklahoma, Jason Molina, Simon & Garfunkel, all das wird hier aufgezählt von ihr. Und ja, jetzt hat sie ihr Debütalbum veröffentlicht. Das Ganze produziert von John Vandersly, auch ein bekannter Musiker natürlich. Und die Platte wirklich ziemlich großartig, wie ich finde. Sehr ruhig, aber auch sehr, sehr gut gemacht, das Ganze. Klingt nicht wie ein Debütalbum, klingt eher wie eine Dame, die richtig schon seit langem dabei ist. Aber ist sie, wie gesagt, nicht. Samantha Crane hier nochmal zu hören mit ihrem Song Port to Lie. Behind an old conical sign, the but shining silver in the night. And in the box there is a stone and a little red rat-tail comb. Seven notes and a kiss and a souvenir penny. Because I don't forget the past, and if that thought leaves your heart cracked, well then I'm gonna move away. I won't lead you on that way. And all sorts of light I've learned to I wrote you a letter, would you check it for words? Would you open it at all? You think I'd get a phone call from your rolling mansion? It's been 4 years, you gotta know that I changed. You gotta know that I am different. I did a pretty bad thing, but it's nothing that I wouldn't mention. And all sorts of light I've learned to tell. Tell the truth all the time. Hört den Sunday Service und diese quietschige Musik gerade eben, die kam aus dem Jahre 1980. Ein kleiner Zeitsprung hier in der Sendung. Das war der Track Savoir Faire von Family Fodder. Family Fodder klingt für mich so ein bisschen wie so eine schlechte holländische Soap-Serie, aber ganz im Gegenteil, Family Fodder sind eine Band aus England, aus den, ja, gegründet Ende der 70er Jahre, und die Band hat über die Jahre hinweg viele, viele, viele Platten veröffentlicht. Es gibt sie auch immer noch. Es gab mal irgendwie sporadische Auszeiten, wieder sporadische Aktionen und das Ganze irgendwie auch, ja, so ein Kollektiv um so ein paar Leuten herum, die alle irgendwie komische Namen haben. Und deren Debütalbum Monkey Banana Kitchen aus dem Jahre 1980 wird diese Tage wieder veröffentlicht, und davon der gerade eben gehörte Track und das auch Album der Woche. War wirklich tolle Sounds, toller Pop, toll gemacht das Ganze hier. Ein weiterer Track heißt Wrong. Everything you do is right and everything you know is wrong. Believe it if you want to, don't believe it if you don't. I don't want to tell you anything that you don't want to hear, but everything we know is wrong. Right and everything you know is wrong. Believe it if you want to, don't believe it if you don't. I don't want to tell you anything that you don't want to hear, but everything we know is wrong. Everything you see is true and everything you know is wrong. Believe it if you want to, don't believe it if you don't. I don't want to tell you anything that you don't want to hear, but everything we know is wrong. Everything. Schönster, melodiöser Krach hier von Family Fodder. Ihr Track Wrong vom Album Monkey Banana Kitchen. Die Band gegründet 1979 von einem gewissen Alec Pierce in London und über die Dekaden hinweg natürlich viele, viele Mitglieder gehabt. Und das Ganze damals in dem, ja, Schmelztiegel Londons 70er, 80er Jahre mit vielen Bands wie The Seed, The Flying Lizards, The Pop Group und auch die Slits. Viele Bands aus diesem Punk, New Wave, sag ich mal, Kontext, wurden damals gegründet. Auch Family Fodder waren dabei. Nie wirklich erfolgreich. Ich habe die Band noch nie vorher irgendwie wahrgenommen oder was von denen gehört. Ehrlich erstaunlich, wo sie wirklich so großartige Musik machen und teilweise auch an die besten Zeiten von Stereolab erinnern. Vielleicht auch, weil hier manchmal mit französischen Vocals gesungen wurde bei dem Track Savoir Faire, den wir als erstes hörten. Die Musik hier, eine Mischung aus britischen Punk, Pop, ein bisschen Dub dabei manchmal, ein bisschen Jazz, ein bisschen New Wave. Und das englische Magazin Wire hat dieses Album hier gelistet als 100 Records that set the world on fire, in Klammern, while no one was listening. Also mit einer kleinen ironischen Note dabei. Tolle Platte, aber keiner's interessiert. So kann's kommen. Hier Film Music, auch ein Track von Family Fodder. It makes me feel good. asphalt in a hot spring. In my head the bell rings. We have to stop for lunch. I'm empty. It pleases me. Come and see. Welch herrliche Musik hier von Family Fodder. Der Track Film Music vom Album Monkey Banana Kitchen, veröffentlicht original 1980 und diese Woche wieder veröffentlicht mit Bonustracks. Es gibt noch eine 12-Inch dabei und zwei Singles, die danach erschienen sind. Und die Platte ist großartig. Platte der Woche deshalb auch hier beim Sunday Service zu mir auf der Homepage, wie gewohnt unter sundayservice.de. Ich könnte noch weitere Tracks davon spielen, aber die Zeit reicht nicht. Nächste Woche ist auch nochmal eine Chance dafür. Stattdessen geht es hier weiter mit Hip-Hop aus Edinburgh, Hip-Hop aus dem Bereich Indie. Und zwar die Young Fathers, drei Boys. Einer davon kommt aus dem Vorort von Edinburgh, der andere hat liberische Wurzeln, der andere nigerische Wurzeln. Und hier von ihrem Album Dead, der Track Low. Did I see you planting seeds in the forest? Is it for the green of the dollars? Now don't go telling me it's for the needs of the forest. Now I'ma take a shit in your palace. I just want to make life easy on your eyes. You just want to ease me with your lies. From the convoy, playing with the old toys, instant tomorrows, handcrafted sorrows, all-star bravery, imaginary jargon, crypted by our business, I'll see you in hell. Sipping on a quick fix, elasticated dimwits, sucking on a thumb, marching to an old hit, tiger in an envelope, paperboy, puppet rope, scratching on a blank tape, stealth like utopia, marriage in a gas mask, little girl, black clad, drugs for the lawyer, cause we appreciate. Cut to the chase, 12 grand in the case. Testing out the cannons, the evidence is damning. Light. shine is truly faded, relieved of his duties. Behind the veil is fury, unadmitted optimist, undercover pessimist. Baby showered in my father's sins, but I was born to be the better part of him. That was always on the checklist. Take my humanity, end up like a mannequin, thinking like a charlatan. What's easy now is challenging. So take my humanity, end up like a mannequin, thinking like a charlatan. What's easy now is challenging. Musik, wie man sie eher von Bands wie, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, diese Band aus, wo hier Joni Wolf mitmacht, Y natürlich, genau, wie man eher von Y erwarten würde, Hip-Hop mit ganz viel Pop-Appeal, aber das hier waren die Young Fathers, Neubert aus Edinburgh, vom Album Dead, der Song Low, würde ich auch gerne nochmal zwei, drei Tracks mehr von spielen, auch dazu nächste Woche mehr, weil letzter Song kommt heute von den Supreme Cuts, ein Duo aus Chicago, bestehend aus Mike Perry und Austin Kieltes. Die haben mit Divine Ecstasy auch eine großartige Platte veröffentlicht. Sehr viel R&B-Sounds gemischt, also 80er, sag ich mal, gemischt mit frischer Clicks and Cuts-Elektronik. Und bei dem Track hier, der da heißt Envision, gibt es auch noch Vocals von Jenny Linek von Polisa mit zu hören. Das Ganze vom Album Divine Ecstasy. Supreme Cuts hier. Und am Mikrofon sagt tschüss, der Sunday Service. Euch allen vielen Dank für immer fürs Zuhören. Nächste Woche geht's weiter hier mit guter Musik.